Salut Magnus. Jetzt ist der Donnerkörper voll. Wo hat's gefunden? Ich bin Bongi. Bongi Cariste. Ich bin Manitas de la Vitas. Oh, il est parti, mon copain. Il est parti. You played your